In der Nacht stellte sich bei mir heftiges Wundfieber ein, so dass wir einen weiteren Tag bei dem Schmied bleiben mussten. Als meine Gefährten in der Stube beim Mittagessen saßen, lag ich vor dem Haus im Gras, denn ich hatte keinen Hunger und im Freien war es mir wohler. Unsere Pferde standen gut versorgt in einem Schuppen, konnten also vom Wege aus nicht bemerkt werden. So kam es, dass der Reitertrupp, der jetzt unter den letzten Bäumen des Waldes erschien, keine Veranlassung fand, die Schmiede zu meiden. Es waren die Tramps. Reddy und Old Revel ritten voran, und der einstige Medizinmann mit seiner Squaw folgte hinterdrein. Um nicht gesehen zu werden, kroch ich ins Haus hinein und verständigte meine Freunde. Der Schmied trat vor die Tür und empfing die werten Gäste, die zunächst von ihm wissen wollten, ob wir hier vorbeigekommen wären, und dann ziemlich unverschämt Proviant verlangten. Wir hörten alles mit an, unsere Waffen schussbereit auf den Eingang gerichtet. Tut mir leid, habe nichts im Hause. Ich bin von einer Horde Raudis gänzlich ausgeplündert worden. Das macht ihr uns nicht weiß, Mann. Wir werden selbst nachsehen, was zu finden ist. Das möchte ich euch nicht raten. Wollt ihr es uns etwa verbieten? Nein, aber was ihr bei mir findet, das wird euch wenig Freude machen, glaube ich. Das wird sich zeigen. Los, Boys, steigt ab und durchsucht das Haus. Die werden sich wundern. Aus der Tür weg, Mann. Wie ihr wollt. Dann also, viel Vergnügen. Zurück, zurück, Leute. Was ist denn los, Reddy? Geht doch weiter. Auf die Pferde. Da drin sind Old Shatterhand und Willi, du und alle die anderen. Zurück, auf die Pferde. Wie vom Teufel besessen stoben die Tramps davon. Sofort machte sich Winnetou hinter ihnen her. Sie sollten ihn sehen, sie sollten wissen, dass er sie beobachtete. Dadurch nahm er ihnen die Lust, etwa heimlich umzukehren und uns aufzulauern. Nach etwa 2 Stunden kam er zurück. Wir waren für die nächste Zeit sicher. Der Schmied und seine Söhne beschäftigten sich nun mit unseren Pferden. Wir befanden uns ja nicht mehr auf dem weichen Boden der Prärie und wollten hinauf ins Gebirge, wo wenigstens für die Reittiere der Bleichgesichter ein guter Hufbeschlag nötig war. Unsere beiden Rappen bekamen stets, sobald es nötig wurde, die Eisenschuhe angeschraubt, eine Erfindung Winnetous. Diese Eisenschuhe und das nötige Werkzeug zum Anschrauben befanden sich in unseren Satteltaschen. Wir hatten uns für den Fall, dass Späher irrezuführen waren, sogar Hufeisen mit vorn eingesetzten Stollen machen lassen, die uns schon manchmal von Nutzen gewesen waren. So verging die Zeit bis zum Abend. Dann bekam ich wieder das Fieber, aber nicht mehr so stark als am Vorabend. Ich schlief ziemlich gut, und als Winnetou am nächsten Morgen die Wunde untersucht hatte, sagte er befriedigt: Die kräftige Natur meines Bruders Charlie und die Heilkräuter haben meine Erwartungen übertroffen. Dein Hatatitla hat einen sanften Gang. Ich denke, dass wir es wagen können, aufzubrechen. Wir werden aber öfter ausruhen als sonst. Er holte einige Goldkörner aus seiner verborgenen Gürteltasche, um den Schmied zu bezahlen. Dann ging es fort dem Gebirge zu. Am Abend mussten wir den alten Kontinentalpfad verlassen und auf einer mehrere Kilometer breiten, bewaldeten Ebene weiterreiten, die sich wie ein Dach zur Höhe zog. Jenseits dieser Höhe liegt das Bärental, in dem man zu jeder Zeit den Grizzly trifft. Kein roter Mann schlägt da gern über Nacht sein Lager auf. Denn der graue Bär greift den Menschen an, ohne von ihm bedroht zu sein. Leben die Bären dieses Tales nicht vereinzelt, wie die anderer Gegenden? Wenn mein Bruder Charlie dieses Tal sieht, wird er sich nicht mehr darüber wundern, dass die grauen Bären dort häufiger anzutreffen sind als anderswo. So oft sich die Büffel der Felsengebirge auf Wanderung begeben, müssen sie durch das Bärental ziehen. Das lockt die Bären herbei und hält sie dort fest. Noch ist die Zeit der großen Büffelwanderung nicht gekommen, aber die Bären warten schon auf ihre Beute. Ein alter, starker Büffelbulle ist das einzige Tier, das es mit dem Grizzly aufzunehmen wagt. Der graue Bär erreicht eine Schwere bis zu 10 und der Bison eine solche bis über 20 Zentner. Es müssen sich schon gewaltige Kämpfe in diesem stillen Tal abgespielt haben. Wie hoch die schräg ansteigende, felsige Ebene war, die unsere Pferde erklimmen mussten, lässt sich daraus ersehen, dass wir über eine Stunde brauchten, bis wir die Höhe erreichten. Dann hieß es absteigen und die Tiere am Zügel steil hinunterführen ins Bärental, das von einem schnell fließenden Bach durchzogen wurde. Wir saßen wieder auf, durchquerten das Tal und hielten auf eine Seitenschlucht zu, die jenseits bequem wieder zur Höhe führen sollte. Plötzlich sprang Winnetou ab und untersuchte sehr sorgfältig den Boden. »Wenn wir Zeit hätten, könnten wir uns jetzt das Fell eines Grizzly holen. Wahrscheinlich hat er sein Lager da drüben, in den Felsen. Es muss ein starker, alter Vater Ephraim sein.« »Vater Ephraim?« »Ja, so nennt der Westmann doch den grauen Bären. Hat mein beleibter Bruder Hammerdöll diesen Namen noch nie gehört?« »Nein, aber den holen wir uns.« »Nein, wir lassen ihn liegen.« »Aber warum denn? Das Nest liegt so schön vor uns und wir sollen die Eier drin lassen. Ich schlage vor...« »Mein Bruder Hammerdöll möge uns folgen, ohne etwas vorzuschlagen. Den Grizzly zu erlegen geht nicht so schnell, wie er wohl denkt. Und wir müssen weiter.« Das ist gerade so wie eine Bonanza entdecken und das Gold liegen lassen. Kurz nachdem wir die jenseitige Höhe erreicht hatten, gelangten wir an den Rand einer jener Lichtungen, die in den Rocky Mountains Parks genannt werden. Dieser Park lief wohl 2 englische Meilen auf der Höhe hin und war durchschnittlich eine halbe Meile breit. Einzelne schattige Bäume oder Baumgruppen oder boskettartig verteiltes Strauchwerk gaben ihm das Aussehen eines künstlich angelegten Geheges. Vom jenseitigen Rand an senkte sich der Wald allmählich wieder in ein breites Tal hinab. Da sahen wir im Nordwesten eine Krähenschar, die von Zeit zu Zeit über dem Wald aufstieg und sich immer ein Stück weiter wieder niederließ. Uff, dort kommen Leute aus dem Tal herauf. Viele. Es müssen Indianer sein. Was wollen sie auf dieser Seite des Gebirges? Es werden Utahs sein, deren Passpfade weiter nördlich liegen. Wir müssen erkunden, was sie hier wollen. Mein Bruder Charlie möge mit mir kommen. Die anderen erwarten uns dort drüben, an der Waldecke. Winnetou und Old Shatterhand müssen eilen, wenn sie noch vor den fremden Reitern zur nordwestlichsten Ecke des Parks kommen wollen. Und noch eins. Meine Brüder mögen vermeiden, sich sehen zu lassen. In schärfstem Galopp erreichten wir die Stelle, an der die Erwarteten erscheinen mussten. Unsere Pferde ließen wir versteckt zurück und eilten zu Fuß bis an den Rand des Plateaus, wo der Weg ins Tal hinunterführte. Dort legten wir uns im Gebüsch auf die Lauer. Es dauerte nicht lange, so hörten wir die nahenden Schritte eines einzelnen Reiters, also wahrscheinlich eines Spähers, und da tauchte er auch schon auf. Ein Ute-Indianer, mit 2 Adlerfedern im Haarschopf, ein Häuptling. Sein Pferd? Ja, sah ich denn recht? Das war doch das Pferd, welches ich Old Shorehand geschenkt hatte. Wie kam der Indianer zu dem Pferd unseres Freundes? Winnetou flüsterte mir zu. Häuptling, schwarzer Hund, reite das Pferd von Old Shorehand. Der Häuptling war vorüber. Nun kamen, nach Indianerart, einer hinter dem anderen, 52 Utes. Und in ihrer Mitte ritt Old Shorehand. Er war an den Händen gefesselt und mit den Füßen an einen alten Klepper gebunden. Im Augenblick war nichts für unseren Freund zu tun. Wir beobachteten, dass sich die Rothäute am nördlichen Rand des Parks niederließen. Schnell und dabei vorsichtig kehrten wir zu unseren Gefährten zurück, um zu beraten, wie die Befreiung Old Shorehands vor sich gehen sollte. Zunächst musste allerdings die völlige Dunkelheit abgewartet werden. Als es endlich soweit war, beschlich ich mit Winnetou das Lager der Utes. Der Häuptling Schwarzer Hund saß am Feuer, ihm gegenüber an einen Baum gebunden Old Shorehand. Im Schein des Feuers fiel mir plötzlich seine überraschende Ähnlichkeit mit dem geheimnisvollen Indianer Kolmapuschi auf.